damals sein, als wir uns am Wiesenrhein ganz heimlich gesehen. Ich weiß es noch ganz genau, der Himmel war strahlend blau, die Welt war noch niemals so schön. Und seit diesem Augenblick war das Leben voller Glück. Doch ich wünsch mir, wenn du nicht bei mir bist, es müsste wie damals sein, als wir uns am Wiesenrhein ganz heimlich geküsst. Sind die Jahre auch vergangen, liegt die Jugendzeit auch fern? Ist das Herz nur jung geblieben, dann erinnert man sich gern. Seit diesem Augenblick war das Leben voller Glück. Doch ich wünsch mir, wenn du nicht bei mir bist, es müsste wie damals sein, als wir uns am Wiesenrhein ganz heimlich geliebt.